Superheldenfakten 1. Die Geheimidentität. Ein Superheld ist eine fiktive Figur, die meist übermenschliche Fähigkeiten oder Hightech-Waffen besitzt, mit denen sie die Menschheit beschützt und Böses bekämpft. Superhelden halten nicht selten ihre wahre Identität geheim, indem sie sich kostümieren und sich ein Pseudonym zulegen. Um von ihren fantastischen Qualitäten abzulenken, entscheiden sich Superhelden oft, in ihrer alltäglichen Existenz möglichst unscheinbar aufzutreten. Ein häufiges Comicmotiv ist auch die Mutation eines Außenseiters zum Weltenretter. Hier wird ganz bewusst mit den altersbedingten Unsicherheiten der hauptsächlich jungen Zielgruppe gespielt, denn der Typus des schüchternen Sympathieträgers ist die optimale Identifikationsfigur für den Leser. Multiman jagt Dr. Danger. Von Thilo Gosejohann. Liebe Zuhörer, halten Sie nun den Atem an für eine schockierende Geschichte unfassbarer Scheußlichkeit. In der ehemals kriminellsten Stadt Deutschlands, der Rheinmetropole Köln, sind auf geheimnisvollste Art und Weise zwei halbnackte junge Frauen nach einem himmelslosen Tanzabend ein möglicherweise finsteres, nebelverhangenes Verlies verschleppt worden. Ein in dem verlassenen Wirtshaus neben dem Potsdamer geschnappter Schwerverbrecher stammelte etwas von einem maskierten Bandenführer namens Dr. Danger, der einen schäbigen, organisierten Mädchenhändlerring betreiben soll. Ich, Stefan Gabel, bin darüber sehr besorgt und frage Sie daheim, liebe Zuhörer, wann wird die rheinländische Polizei endlich aktiv und legt den blutrünstigen Ganoven das Handwerk? Sagen Sie mal, Gabel, haben Sie die Meldung selbst verfasst? Ja, Herr Lütgenkötter. Und ist die schon gesendet worden? Ich glaube nicht, Herr Lütgenkötter. Das ist auch besser so. So ein Ramsch habe ich ja lange nicht mehr gehört. Mädchenhändler, Ganoven, Ketten, wo haben Sie denn diesen Schwachsinn her? Also, in Köln sind auf jeden Fall zwei Frauen verschwunden und... Ach so. Und der Rest? Ein Bandenführer namens Dr. Danger? Gibt's den überhaupt? Naja, nicht so ganz. Aber ich dachte, wenn man das Ganze ein bisschen aufpeppt, so Edgar Wallace-mäßig... Gabel, das kann nicht der Anspruch unseres Gütersloher Lokalradios sein. Das ist totaler Mumpitz. Damit können Sie es bei den Printmedien versuchen, aber nicht hier! Gütersloh. Montag morgen, 10:30 Uhr. Hey, Dirk, sag mal, hast du mitbekommen, um was es jetzt wieder geht? Gabel hat schon wieder versaut. Hat sich eine Horrorgeschichte aus den Fingern gesogen. Der berichtet doch nur von Zuchtkaninchen-Ausstellungen, oder? Mann, Susi, hast du das nicht mitgekriegt? Der Gabel labert doch ständig von Großstadt und so. Hat der Lütgenkötter irgendwann gesagt, er kann ja mal was Größeres, Aktuelles machen. Ja, da hat er ständig davon geflattert. Rückerschuh wegen zu öde. Der wird ja so gerne in der Großstadt leben. Man laut, große, weite Wellen, rote Teppiche, prominent. Aha. Susi, sag schon. Pass auf. Cassandra Stein. Ja, diese Jetset-Schlappe. Oh, nee. Diese Millionärstochter? Ja. Diese Hohlbirne? Ja. Das passt ja zu Ihnen voll. Liebe Mitarbeiter, darf ich einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir werden in den nächsten Wochen etwas umdisponieren müssen, weil unser Azubi Stefan Gabel versetzt wird. Um sich journalistisch weiterzuentwickeln, wird er ein paar Monate bei Antenne Köln arbeiten. Herr Gabel, ich hoffe, dass sich Ihr journalistischer Intellekt durch den Aufenthalt in der Domstadt schärfen wird. Und machen Sie mir keine Schande. Heinrich Schäfer, der Chefredakteur bei Antenne Köln, ist ein guter Freund von mir. Ich werde mein Bestes geben, Herr Lütgenkötter. Wenn ich wieder da bin, bekommen Sie von mir eine erstklassige Dokumentation über die zwei verschwundenen Frauen. Oh, das bitte nicht. Liebe Zuhörer, halten Sie nun den Atem an für eine schockierende Geschichte. Zeit und komme aus Gütersloh. Ja, ich gebe zu, dass ich damals neidisch auf Stefan war. Ich wäre natürlich auch gern nach Köln versetzt worden. Mein Name ist Susanne Kortokrax und ich bin jetzt Hausfrau. Naja, dass der gute Stefan mal so berühmt wird, damit haben wir ja alle nicht gerechnet. In Gütersloh wurde der oft belächelt, ja oft. Als er nach Köln kam, hatte er bei den Radiokollegen keinen guten Stand. Die haben ihn ziemlich arrogant behandelt, von wegen Landei und so. Oh, naja, ich bin eigentlich von Anfang an mit ihm ganz gut zurechtgekommen. Achso, ich bin Thorsten Benrath, 32 Jahre alt und mittlerweile Chefredakteur bei Antenne, Cologne, Einlernmonat, Katar. Hey, Stefan, alles klar? Nee, Thorsten, eigentlich nicht so richtig. Ich krieg das Zeug überhaupt nicht ab. Was denn für ein Zeug? Oh Gott, was ist das denn? Ja, nicht, was du denkst. Rübenkraut. Rübenkraut? Ach so, ja, das schmeckt lecker. Naja, als ich vorhin ins Büro gekommen bin, habe ich das auf den Kopf gekriegt. War wohl irgendwie über den Türrahmen angebracht. Ja, das war bestimmt ein Riesenspaß für die Kollegen. Das ist ja eine Art kölsches Medienaufnahmeritual, da muss jeder durch. Willkommen bei Antenne Go. Weg. Morgen, Jan. Morgen. Stefan, wir können auch nett sein. Überzeug dich selbst und komm doch Samstag auf meine Party. Ja? Danke für die Einladung. Bis dann. Bis dann. Es gibt auch ein Motto. Superhelden. Superhelden? Mhm. Es kann auch ein ganz einfaches sein, ein selbstgemachtes Kostüm, das ist egal. Guck einfach mal, es wird bestimmt witzig. Okay. Das ist ja eine Art kölsches Medienaufnahmeritual, da muss jeder durch. Ja, also ich bin die Edda Richter, 30 Jahre alt und ich war damals Praktikantin bei Antenne Köln. Ja, im Nachhinein tut es mir natürlich leid, dass wir Stefan mit Sirup übergossen haben, klar, aber irgendwie war das halt so eine komische Gruppendynamik. Dafür, dass Stefan keine Ahnung von Superhelden hatte, war sein Auftritt auf meiner Party ziemlich impulsant. Es waren allerdings viele coole Outfits dabei. War wieder voll daneben. Norbert Wilde. Auf der Party ist etwas unpassend im Cowboy-Kostüm erschienen. Superheldenfakten 2. Die Geburt des zweiten Ichs. Die klassische Blaupause aller Superhelden-Stories ist die Geschichte von Superman. Dieser wurde auf dem fernen Planeten Krypton geboren und als Kind in einem Raumschiff zur Erde geschickt, um den Untergang der Heimat zu überleben. Die eigentliche Dramaturgie setzt erst Jahre nach seiner Landung ein. Superman wächst als Farmersohn Clark Kent in dem Städtchen Smallville auf und realisiert erst nach und nach, dass er auf der Erde übermenschliche Fähigkeiten besitzt. Hardy, von Thorsten, 20:30. Hey, Thorsten! Oder soll ich besser sagen, Superman? Hallo, Norbert. Hände hoch oder ich schieße! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke. Cool, dass du da bist. Ich bin übrigens Batman. Und du gehst heute als John Wayne in die Stadt? Ja, irgendwie sowas, ne? Hey, Norbert, was hältst du von meinem Catwoman-Kostüm? Geiler Sadomaso-Style. Edda, mutig. Sag mal, Leute, da drüben, ist die das Elf? Ja. Wen meinst du? Da haben die Fee, hast du keine Augen im Kopf? Thorsten, ist doch deine Party. Oh ja, Mann, das ist Cassandra Stein, das ist die Tochter von dem EMA-Chef. Na toll, da kann man anziehen, was man will. Ich komme zu einer Promi-Fluse auf, dass man Luft hat. Die Olle ist doch mega wohl, oder nicht? Die muss ich unbedingt gleich anlabern. Norbert, bitte mach hier jetzt keine schlechte Stimmung. Ich weiß auch nicht, warum die da ist. Es muss irgendein Irrtum sein. Ist ja nicht mal verkleidet. Norbert, soll ich den Heck mitbringen? Eine geile Idee, wie ich die Torte anquatschen könnte. Nein, Norbert, bitte lass das. Das ist peinlich. Das ist bescheuert. Norbert. Hallo? Hallo? Sag mal, Darf ich dich kurz mal was fragen? Ja, dürfen Sie. Ich habe mit meinen zwei Freunden da hinten, Superman und Sadomaso Girl, eine Wette laufen, ne? Ob du wirklich Paris Hilton bist. Ja, das ist ja wirklich der Knaller. Ja, und außerdem habe ich gewettet, dass ich es schaffe, mit dir heute die Tanzfläche zu eröffnen. Tja, die Wette haben Sie dann wohl leider verloren. Wieso? Ja, kommen Sie das denn? Komm. Ich kann den DJ auch einen Musikwunsch von dir stecken. Hey, lassen Sie mal meinen Arm los, ja? Hey, ganz ruhig, okay? Gott, das war mir echt peinlich. Da verirrt sich diese Promi-Tante auf meinen Geburtstag und dieser riesige Affe Norbert nervt sie zu Tode. Aber dann, ganz plötzlich, mitten im Gerangel, zischt von irgendwo ein Pfeil durch die Luft und nagelt Norberts blöden Cowboy-Hut an die Wand. Wahnsinn! Komm schon, Süße. Was ist denn los? Kleines Tänzchen, hä? Hey, los! Loslassen, ja? Hey! Hey, was soll das denn? Mein Hut! Wer war das? Ich war das. Lass sofort die Frau in Ruhe. Wer ist ich? Nimm mal die Maske ab, du Arsch. Ich bin Multiman. Keiner wusste, wer unter der Maske war. Das war richtig cool. Optisch hat das Kostüm so ein bisschen an den grünen Bogenschützen aus dem alten Edgar-Wallace-Film erinnert. Enger Ganzkörperanzug in dunkelgrün, ne, inklusive Bogen und Umhang. Der Kopf war so Ninja-mäßig in Tücher gewickelt und hat nur einen Schlitz für die Augen freigelassen. Also, Reds Stimme wäre durch den Boden versunken, ja, aber der hat natürlich versucht, sich mit Multiman anzulegen, ja, und ist dann böse auf dem Wohnzimmertisch gelandet. So, hey. Christa, ja, aufs Maul, du Penner! Vorsicht, Multiman! Wenn du dich mit Multiman anlegen willst, brauchst du mehr als nur eine große Fresse, mein Junge. Vielen Dank, mein starker Held. Ich bin übrigens Cassandra. Ja, hallo. Freut mich, dich kennenzulernen. Das ist ja ein Zufall, Mensch. Zufall? Tja, also ich habe eine Einladung zu dieser Party hier bekommen. Kenne aber gar keinen. Geht's mir ähnlich. Ich bin neu hier in dieser Stadt. Na denn? Ich muss jetzt los. Ich habe morgen einen wichtigen Termin. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Multiman. Okay, dann bis irgendwann mal. Tschüss. Guter Schuss, aber die Wand hat jetzt natürlich eine doofe Macke. Egal, mit der Aktion wird meine Superheldenparty unvergesslich bleiben. Gratuliere, Multiman. Oder soll ich lieber Stefan sagen? Ein Superheld verrät seine wahre Identität doch nicht. Aber vielleicht verrätst du mir, Superheld, mal, warum deine Traumfrau gerade abhauen lässt. Ich denke, du stehst auf Stein. So eine Chance bekommst du so schnell nicht wieder. Meinst du, ich soll da jetzt peinlich hinterherlaufen, Thorsten? Na, das kann doch nicht schaden. Im Gegensatz zu Norbert hast du einen super Eindruck hinterlassen. Apropos Norbert, wo ist denn der eigentlich? Oh, weia. Ich glaube, ich gehe tatsächlich mal schnell hinterher. Ich bin Multiman. Kaun, Zustat, Blood mit Blatz, Kurzvor mit Tarnat. Hey, Frau Stein! Frau Stein, ich hab mich etwas daneben benommen. Tut mir leid. Das ist schon gut. Darf ich Sie nach Hause bringen? Nicht nötig. Da drüben steht mein Fahrer mit laufendem Motor. Hey, nun gehen Sie nicht so schnell. Wollen wir nicht doch noch auf den Kölsch in die Hammond Bar? Verdammt, nein. Hey, Sie können doch nicht einfach über Rot gehen. Da kann ich wohl. Verdammt! Mein Absatz steckt in der verfluchten Schiene fest. Auf. Da kommt die Straßenbahn. Ja, helfen Sie mir doch. Den Scheiß Schuh einfach aus. Versuch's ja. Beeilung. Nein. Darf ich mal kurz Ihren Knöchel anfassen, Frau Stein? Multiman. Ja, sicher. Auf drei. Eins und zwei und... Scheiße, das war knapp. Puh, ist aber auch die Düse gegangen. Hey, Cassie, kann ich ein Foto zusammen mit dir machen? Hör mal, Multiman, oder wie immer du auch heißt, du hast mich jetzt zweimal gerettet. Und das an einem einzigen Abend. Ja, das war doch jetzt, nichts Dramatisches. Von wegen. Ich würde dich gerne zum Essen einladen. Natürlich nur, wenn du möchtest. Oh ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Also ich, oh Gott, ich gebe dir jetzt einfach mal meine Karte und du sagst Bescheid, wenn du eine Pause vom Welpenretten machst, okay? Ja, okay. Entschuldige, wenn du vielleicht auch mal von mir runtersteigen könntest, damit ich aufstehen kann. Ach so, ja klar. Ich ruf dann die Tage mal an, Frau Stein. Kannst mich ruhig Cassie nennen. Ja, mach ich. Frau Cassie. Super. Ich muss jetzt los. Da drüben steht mein Wagen. Bis bald. Wow. Dass die Stein sich mit so einem peinlichen, maskierten Vogel im grünen Ganzkörperkondom einlässt, ist ja echt faszinierend. Das zeigt mal wieder, wie dämlich die Olle ist. Was, Norbert? Zieh Leine, Cowboy! Die Stadt ist zu klein für uns beide. Du sagst Bescheid, wenn du eine Pause vom Welpenretten machst. Der sogenannte Multiman ist danach nicht wieder auf meiner Party aufgetaucht. Edda und ich waren felsenfest davon überzeugt, dass es Stefan war. Aber wegen seiner verstellten Stimme konnte man das zu dem Zeitpunkt nicht genau sagen. Also ich musste am Montag danach mit Stefan zu einem Interviewtermin. Dass die Multiman-Rettungsaktion da schon über 300.000 Klicks auf YouTube hatte, das hat den Stefan gar nicht interessiert. Superheldenfakten 3. Der Superschurke. Alle guten Superhelden bekämpfen einen immer wiederkehrenden Hauptgegner. Meist gibt es bei beiden schicksalhafte Parallelen in der Biografie. Nur hat sich der Böse für eine Karriere auf der falschen Seite des Gesetzes entschieden. Superschurken hassen den Helden prinzipiell aus tiefstem Herzen. Obwohl zumindest in den Comics nicht immer ein psychologisch rationaler Grund dafür mitgeliefert wird. Am nächsten Tag im Auto, 14 Uhr, San. Ich dann auch mal los. So. Hör mal, Edda, unser Interviewtermin gleich. Ja, bei diesem Bekloppten. Jetzt fahr doch mal zu, du bescheuertes Arschloch! Selber Arschloch! Aber echt, ey. Aber jetzt nochmal wegen dem Interview. Dark Bartok, dieser Rockstar. Was ist das eigentlich für ein Typ? Ja, mein Fall ist es ja nicht so. Der macht so Noisecore Industrial Metal halt. Noisecore Industrial Metal, ja. Der hat halt so die ganze Visage gruselig weiß geschminkt mit schwarzen Tribals und also ähnlich wie Kiss damals. Ach so. Und manchmal trägt der bei einem Auftritt auch so eine Hühnermaske. Was, wieso das denn? Naja, angeblich hat er in den 90ern auf der Bühne mal Hühner geschlachtet. Ist nur ein Gerücht, glaube ich. Ey, Vorsicht! Keine Ahnung. Ich habe Schulterblick, habe ich alles gemacht. Oh, Mann, ja. Du hast ihn fast platt gemacht. Jo. Meine Fresse, ey. Das ist aber auch hier auf der Zülpicher echter Horror. Also, wo war ich? Ach so, genau. Also mit der Hühnerschlachterei und so. Aber das war eben gut fürs wilde Image halt, ne? Und um daran zu erinnern, setzt er jetzt eben manchmal dieses hässliche Ding von Hühnermaske auf. Ohne Schminke oder Maske hat den noch niemand gesehen. Da wird ein Riesengeheimnis draus gemacht. Passt denn Dark Bartok imagemäßig zu Antenne Köln? An dem kommt man halt zurzeit nicht vorbei. Der hat jetzt eine neue Platte raus und spielt uns gleich zur Promo seine neue Single vor. Sind auch nur Journalisten zugelassen. So, und wo fahren wir jetzt hin? E-Werk? Palladium? Wo findet sowas statt? Ach, bei den Anrainern. Bei den Anrainern? Ja. Bei dieser Serie? Ja, sicher. Verstehe ich nicht. Mann, da wurde doch damals so am Rhein ein richtiger Stadtteil für gebaut. Und jetzt, wo sie die Serie eingestellt haben, stehen halt die Häuser da so verlassen rum wie so eine Geisterstadt. Grusel, weißt du? Ist doch eine super Location für Dark Bartok. Naja, wenn er meint. Milheim, Fürsten Nordreich, Schick. Oh, ich hasse euch! Ach, nee! Liebe Journalisten, wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind und hoffen, dass Ihnen Dark Bartok's neue Single Blood of Death gut gefallen hat. Sag mal, Edda, warum spielt ihr nur das Intro von dem Lied? Stefan, der Song ist nicht länger. Der macht immer so kurze Stücke. Ach so. Aber die Hühnermaske sieht echt bekloppt aus, oder? Gleich werden Sie die Möglichkeit haben, Dark Bartok für 3 Minuten persönlich zu interviewen. Machen Sie sich außerdem auf eine echte Sensation gefasst. Unser Superstar wird Ihnen zum allerersten Mal überhaupt sein wahres Gesicht präsentieren. Also die Präsentation war echt schick gemacht. Das Anrainergelände war so mit so Spinnennetzen und Monsterstatuen geschmückt. Und das sah wirklich aus wie eine Stadt in einem Horrorfilm. So, setzt euch. Läuft das Diktiergerät? Habt ihr eure Fragen parat? Nach 3 Minuten ist Sense klar. Ja, ist klar. Warum denn nur so kurz? Das ist doch bei solchen Megastars immer so. Hallo, Freunde. Hallo, Dark Bartok. Edda Richter und Stefan Gabel von Antenne Köln. Yes. Schön, schön. Herr Dark Bartok, wieso haben Sie sich entschlossen, gerade heute Ihre Maske abzunehmen? Ja. Manchmal ist verhandlungswert der Moment gekommen, da... ach, Scheiße! Pack. Ja, warum wohl? Vielleicht, weil mir euer Getue um diesen scheiß Multiman tierisch auf die Nüsse geht. Ich bin hier die Sensation. Pack. So, runter mit diesem Hühnern. Ja, so sehe ich aus. Oh. Ich komme aus Bielefeld und heiße bürgerlich Markus Flöth-Otto. Hey! Ich stamme auch aus der Nähe von Bielefeld, aus Gütersloh. Gütersloh, Dreckskaff. So, ich bin raus für heute. Keine weiteren Interviews mehr. Ich bitte Sie, Herr Flöth-Otto, wir wollten auch noch das Gespräch fürs Fernsehen. Also, du bist gefeuert. Aber, Herr Flöth-Otto, das können Sie doch nicht machen. Doch. Vielleicht noch ein letztes, Wort für unsere Zuhörer, Herr Flöth-Otto. Letztes Wort? Ja, das habe ich in der Tat. Herr Flöth-Otto. Egal, wo du dich da draußen versteckst, du Bartok wird dich finden und der wird dich fertig machen. Seit letzten Samstag hat die Rheinmetropole Köln einen echten Superhelden zu bieten. Er nennt sich Multiman. Und wie sich das für einen echten Hero gehört, kennt niemand seine bürgerliche Identität. Mein Katz war auf den Apfelbaum in unserem Vorgarten geklettert und hat ganz schrecklich miaut. Plötzlich ist dieser maskierte Mann mit Umhang und Flitzebogen durch die Gartenpforte gestürmt, hat sich heldenhaft auf den Baum geschwungen und meine Mega runtergeholt. Das ist ein guter Mensch, dieser Multimann. Begegnungen dieser Art gab es in den letzten Tagen reichlich. Überall, wo Hilfe nötig war, ist Multiman aufgetaucht. Er hat Rangeleien von Kindern aufgelöst, Omas über die Straße geholfen und sogar lästige Telefonanrufe abgewimmelt. In der U-Bahn hat Multiman ein paar Kids ermahnt, die zu laut Musik gehört haben. Ich war auf dem Weg zum Supermarkt und habe ihn gefragt, ob er mir beim Einkauf helfen könnte, weil ich als Kleinwüchsiger nicht an die oberen Regale drankomme. Das war überhaupt kein Problem für ihn. Vielen Dank, lieber Multiman. Die Bevölkerung verehrt ihre Helden und seine Taten erreichen im Internet Aufrufe in Millionenhöhe. Aber für Interviews hat der maskierte Unbekannte keine Zeit. Lieber hilft er alten Damen. Aber dieser Multimann, hören Sie mal, das war ein ganz reizender junger Herr, ja. Da auf dem Markt war ich gewesen. Da hatte für mich überteuerte Preise runtergehandelt. Die sind ja verrückt. Ja, da glauben Sie, da ist so teuer mittlerweile, da weiß man gar nicht mehr Bescheid. Und jetzt will er mir jeden Samstag frische Obst besorgen und nach Hause bringen. Und dafür verlangt er überhaupt kein Geld, nicht? Also, da es heute nur sowas gibt, das ist ja nicht normal. Ne? Das wissen Sie ja auch, oder? Frau Maybach! Ah, Herr Multimann, kommen Sie rein, die Tür ist offen. Cool, let pass. Eine Woke, stay there. Ich habe hier Gemüse vom Markt dabei. Wo soll ich's hinstellen? Frau Maybach, geht es Ihnen nicht so gut? Sie klingen seltsam. Ich bin nur etwas heiser. Sie wissen schon das Wetter. Frau Maybach? Hallo? Wo sind Sie denn? Hallo, ich sehe Sie nicht. Hier bin ich, hinter dem Sofa. In Wirklichkeit saß ich ja im Schlafzimmer, ne? Und die Leute vom Fernsehen, die haben behauptet, sie wären Freunde von dem Herrn Multimann, ja? Dann hat sich eine als alte Frau verkleidet und hinterm Sofa versteckt. Und der Kameramann und der Spielführer, die haben ja alles mitgefilmt, ne? Ja. Maybach, warum hocken Sie denn da? Ich bin Super-Oma, mein schlimmster Albtraum! Ah! Was hast du mit Frau Maybach gemacht, du Schwein? Bitte nicht nochmal schlagen, Multimann. Wo ist Frau Maybach? Ja, halt, stopp, die ist gestorben. Mein Gott. Das war nur ein Scherz mit versteckter Kamera. Wir sind von LTR2 und mein Name ist Sven Hohlgräbe. Ich bin hier, Herr Multimann. Ach ja, das tut mir aber jetzt so schrecklich leid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mir wurde gesagt, dass Sie sich schon früher erkennen. Keine Sorge, Frau Maybach, ist ja nichts passiert. Naja, also mein Kopf ist... Ja, Pappelapapp. Herr Multimann, ich bin Sven Hohlgräbe, Redakteur der Sendung Explosion. Die von Ihnen erledigte Superoma ist hier nur unser Praktikant Tobias. Ach so. Herr Multimann, kann ich mich mal ganz kurz mit Ihnen ein bisschen unterhalten? Wenn's kurz ist, bitte. Ja. Hören Sie. Multimann ist einfach ein leuchtendes Beispiel für unsere Jugend und die Gesellschaft an sich. Was? Ja. Wir würden Sie gerne eine Zeit lang mit unserem Team begleiten, um eine Dokumentation über Ihre Heldentaten zu drehen. Na? Helden? Was sagen Sie? Heldentaten? Ja. Heldentaten. Sie. Oh, das ist aber verdammt schwer, wirklich. Können Sie es jetzt halten? Ona, was möchten Sie? Ja, also, Multimann hatte sich tagelang nicht bei mir gemeldet. Ich hab's auf mein mieses Bild in der Öffentlichkeit geschoben. Cassie Stein, die dumme Millionärstochter und so. Ihr wisst, was ich meine. Man kann machen, was man will. Es werden immer nur die peinlichen Sachen breitgetreten. Okay, genug. Ich kann ja sonst nicht mehr aufstehen. Oh Gott. Multimann. Ich hasse den Typ. Ich verrate meine bürgerliche Identität und keine Sau interessiert's. Man findet im Netz bis heute nichts darüber. Nichts. Meine CD ist nur auf Platz 142 in die Charts gegangen. Ein totaler Flop. Aber dann... Dann hat Dieter Thomas Stein, der Chef meiner Plattenfirma EMA, mir vorgeschlagen, mit seiner dämlichen Tochter essen zu gehen. Das war natürlich ein genialer Zufall. Wahnsinn, dass Sie sogar in einem noblen Restaurant wie diesem Ihr finsteres Make-up nicht ablegen, Dag Bartok. Das ist nur mein Style, liebste Cassandra. Ich fand das schon immer toll. Die leicht blasse weiße Haut, diese bösen schwarzen Kajalstriche um die Augen und das Kunstblut, das ihm ständig aus dem Mund läuft. Stört das nicht beim Essen? Das ist unwichtig. In der Öffentlichkeit muss ich auch trotzdem noch authentisch sein. Ich kenne alle drei Platten auswendig. Serial Bitch ist mein Favorit. Wann darf man mit der vierten CD rechnen? Nein, kam letzte Woche. Was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. In so 4 Wochen kommt die raus. Superheldenfakten 4. Der tiefe Fall. Der gesellschaftliche Absturz des Helden ist ein immer wiederkehrendes Motiv in der Comicliteratur. Oft geschieht dies durch den Verlust der Superkräfte. Die Helden haben meist eine verwundbare Seite, was sich die Feinde zunutze machen. Rule outside for damn restaurant. P.T. Leave off. Tim, läuft die Kamera. Jo. Tobias? Tobias? Ja? Ja, was ist mit dem Ton? Ist der angesteckt? Es läuft. Unprofessionell. Gut, dann wollen wir mal reingehen. Multiman, wir gehen einfach hinter ihnen her. Okay? Einen Moment, Herr Wolfgang. Warum wollen wir jetzt in so ein feines Restaurant gehen? Habe ich doch gar nichts verloren. Ja, ich dachte, wir könnten bei den gediegenen Gästen da drin vielleicht ein paar Euros für hier Dings. Kindersoldaten in Nigeria sammeln oder so. So was Schönes, wissen Sie. Wie jetzt? Ich soll für die Kamera da drin mit einer Spendendose rumgehen. Das wird bestimmt ein total schöner Moment. Für den guten Zweck mache ich das. Meinetwegen. Aber in Zukunft sollten wir die Inhalte besser absprechen. Ja, sicher. Stimmt das eigentlich, dass Rockmusiker irgendwann taub werden von den lauten Konzerten? Na, ich jedenfalls nicht. Ich benutze bei jedem Auftritt die modernsten Ohrenstöpsel. Eine Spende für Kindersoldaten in Nigeria, der Herr. Im Alltag bin ich nämlich extrem lärmempfindlich. Ah, okay. Eine Spende für Kindersoldaten in Nigeria, der Herr. Multiman! Dark Bartok! Multiman! Cassandra! Multiman! Du hast dich nicht bei mir gemeldet. Und deswegen habe ich gedacht, du findest mich doof. Und ich habe mich nur nicht so richtig getraut. Aber wie ich sehe, hast du wieder prominenten Ersatz gefunden. Hau ab, Multiman! Du hast mir die Show gestohlen und meine neue Scheibe versenkt. Aber du willst mir nicht auch noch die Nacht mit dieser Mieze hier versauen. Wie bitte? Cassie, was willst du mit der Suppe? Das wirst du jetzt gleich sehen. Tim, hast du alles drauf? Jo. Tobias, alles mit Angeln. Angeln den Ton, Mann. Tim, schwenk rüber. Da kommt der Kellner. Jo. Einmal Hummer mit Rahmspinat in Rotweinsauce für den Herrn. Danke, geben Sie mir direkt das ganze Tablett. Ja, Hier, Multiman. Guten Appetit. Der schöne Uma. Ona, was möchten Sie? Ja, ich habe mir ausgesucht die Bücher. Na. Mir scheint, du brauchst einen Einkaufsberater. Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Explosion. Seit Anfang letzter Woche gibt es in Deutschland kein anderes Thema mehr. Unser Kölner Superheld, Multiman, hält die Welt in Atem. Der Redaktion von Explosion ist es nun zum ersten Mal gelungen, mit dem Rächer der Nacht persönlich zu sprechen. Sven Hollgrebe berichtet. Ein Tag wie dieser ist ganz normal im Leben eines echten Helden. Multiman ist unterwegs, um die fiese Verbrecherin Super-Oma zur Strecke zu bringen. Schon seit Wochen hat die Witwe mit dem bürgerlichen Namen Gertrud Maybach schlimmste Verbrechen angekündigt. Als Multiman ihr unscheinbares Hauptquartier ausfindig macht, ist zunächst niemand da. Frau Maybach? Hallo? Wo sind Sie denn? Hallo, ich sehe Sie nicht. Ich bin Super-Oma, dein Schlimmster! Du Schwein. Bitte nicht nochmal schlagen, Multiman. Oh. Abends begleiten wir Multiman auf dem Weg in ein feines Restaurant in der Kölner Südstadt. Er ist der Überzeugung, dass Promiluder Cassie Stein dort von Rockstar Dark Bartok belästigt wird. Als wir ihn bitten, über die Sache noch einmal in Ruhe nachzudenken, entgegnet er uns. Aber in Zukunft sollten wir die Inhalte besser absprechen. Und schon stürmt er aggressiv los. Dark Bartok! Hau ab, Multiman! Du hast mir die Show gestohlen und meine neue Scheibe versenkt. Zur Antwort kippt unser Held dem Musiker Spargelcremesuppe ins Gesicht. Nach diesem Angriff verwüsten die beiden Supergegner das ganze Restaurant. Diese Bilder hysterischer Gewalt möchten wir Ihnen hier ersparen. Wer ist in diesem Szenario der Gute und wer der Böse? Ich, Sven Hohlgräbe, bin darüber sehr besorgt. Und frage Sie, daheim, liebe Zuschauer, wann wird die Polizei endlich aktiv und legt den Chaoten das Handwerk? Sven Hohlgräbe aus Köln für Explosion. Das eben mit den Medien. Erst wirst du hochgejubelt und dann zum Abschuss freigegeben. Als ich am Tag danach mittags in die Redaktion von Antenne Köln kam, hing Stefan schon wieder auf der Toilette. Jetzt, nee, jetzt halt mal still da. Denn ja, ab und hinter mir ist auch noch was. Ah, das ist eklig. Das sieht aus wie Glibber. Sag mal, Edda, Stefan, was ist denn hier los? Na, was wohl, Thorsten? Norbert, der Idiot hat mich wieder vollgesaut. Diesmal mit Spargelcremesuppe. Oh. Spargelcremesuppe, Norbert? Ja, der hat da diesen gefakten LTR-Bericht gesehen und wollte den scheinbar irgendwie nachspielen. Ey, da hilft mir hier, das Gröbste wegzumachen. Ach, sag mal, Stefan, nur mal Butter bei die Fische. Multiman, das bist doch du, oder? Ja, ja. Ja, jetzt ist ja eh alles vorbei. LTR hat mich in dem Bericht total fertig gemacht. Multiman ist gestorben. Was randalierst du auch mit Dark Bartok in so einem Edelschuppen rum? Quatsch, so war das doch gar nicht. Der hat mir Hummer ins Gesicht geklatscht. Und ich habe ihn nur leicht zurückgeschubst. Dann habe ich Cassie versprochen, sie anzurufen und bin raus. Hast du Cassie denn schon angerufen? Wart damit nicht zu lange. Ich versuch's den ganzen Morgen. Aber da ist immer nur die Mailbox dran. Moment mal, eben haben sie in den Lokalnachrichten erzählt, dass Cassandra Stein seit gestern Abend verschwunden ist. Die ist wie vom Erdboden verschluckt. Was? Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Ach Quatsch, die will an irgendeiner Theke hocken und saufen. Und wenn Dr. Danger wieder zugeschlagen hat? Wer ist denn Dr. Danger? Ich muss sofort los. Da stimmt was nicht. Kurz nach dem blöden Zoff zwischen Multiman und Doug Bartok habe ich das Restaurant verlassen und wollte mir ein paar Meter weiter ein Taxi holen. Dann hat mir jemand von hinten auf den Kopf geschlagen und ich war weg vom Fenster. Aufgewacht bin ich dann in einem Kellergewölbe. Superheldenfakten 5. Der jugendliche Helfer. Häufig bekommt der Held einen Helfer zur Seite gestellt, der ihm treu und hilfreich den Rücken stärkt. Dieser Helfer ist in der Regel sehr viel jünger und hat nicht annähernd so große Kräfte wie sein Mentor. Antenne Cool. Chorus for Fire Robin. Hallo? Spreche ich da mit der Polizei? Mein Name ist Gabel. Wissen Sie schon etwas über den Verbleib von Frau Stein? Wieso dürfen Sie dazu nichts sagen? Ich bin ein guter Freund von ihr. Warten Sie! Ich glaube, ich werde verfolgt. Nein, ich kann nicht lauter sprechen. Da verfolgt mich anscheinend irgendjemand. Der kommt näher. Ich werde mich in einem Büro verstecken. Können Sie einen Wagen schicken? Einen Wagen bitte zu Antenne Köln. Na dann eben nicht. Idioten. Oh nein. Und ich wollte ein Superheld sein. Stefan? Bist du hier drin? Was flüsterst du da? Wer sind Sie? Ich bin's. Dein Ex-Kollege Dirk. Dirk Grausohn aus Gütersloh. Warum haust du denn einfach ab? Bin ich dir jetzt zu uncool oder was? Oh Mann, Dirk. Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Was machst du denn hier? Ich hab dich durchschaut, Stefan. Multiman, das bist doch du, oder? Die verstellte Stimme habe ich direkt erkannt. Die hast du auch damals in deinem albernen Radiobericht benutzt. Na, du bist ja ein echter Schlaumeier, Dirk. Und um mir das zu sagen, bist du extra von Gütersloh nach Köln gekommen? Nein, natürlich nicht. Ich möchte bei dir mitmachen. Bitte, bitte, Stefan. Jeder Superheld braucht doch einen Kompagnon, oder nicht? Wir beide könnten so auftreten wie Batman und Robin. Guck mal, ich zieh einfach den silbernen Spandex-Anzug von meiner Mutter an. Hier. Enge Teil, ne? schwarze Augenmaske. Und los geht's. Ich seh's schon vor mir. Multiman und Wonderboy. Sorry, kein Interesse, Wonderboy. Hä? Multiman ist seit dem bösen Fernsehauftritt unten durch. Ach Quatsch, Stefan. Du stehst doch auf Cassandra Stein, oder nicht? Wir müssen sie jetzt befreien. Befreien? Ja. Wahrscheinlich ist da doch gar nichts passiert. Und wenn doch, wie sollen wir das machen? Nicht mal die Polizei hat eine Spur. Eine kleine Spur gibt's schon. Hier, mit meinem Wonderphone kann ich den Polizeifunk abhören. Die Stein hat offenbar aus ihrer Gefangenschaft eine SMS geschrieben. Du liebe Zeit, dann ist sie also wirklich in Gefahr? Ja. Na sag schon, Dirk, was steht in der SMS? Das, mein Lieber, erfährst du nur, wenn ich bei dir einsteigen darf. Also, wie lautet deine Antwort, Multiman? Sind wir jetzt Partner? Der Superheld braucht doch einen Kompagnon, nicht? Ja, ich geb's zu, ich hab Stefan ein bisschen erpresst. Aber mit dem Wonderphone konnte ich wirklich den Polizeifunk abhören. Cassandra hatte eine SMS geschrieben, in der stand, dass sie in einer Art Geisterstadt gefangen gehalten würde. Multiman wusste offenbar, was sie meinte. Also standen wir dann um Mitternacht frierend auf der Mülheimer Brücke und haben auf die rechte Rheinseite rübergeguckt. Wonderboy! Siehst du da unten am Ufer die Kulissenstadt? Kulissenstadt? Was meinst du damit, Multiman? Ich verwette meine Oma, dass Cassandra da festgehalten wird, Wonderboy. Früher wurde da die Serie Die Anrainer gedreht. Die Häuser sind reine Attrappen, da wohnt kein Mensch. Das meinte sie also mit Geisterstadt. Aber warum ist dann dieses kleine Rundfahrtschiffchen da vor Anker gegangen, Multiman? Das frage ich mich auch gerade, Wonderboy. Wenn wir jetzt nur ein Fernglas hätten. Ich habe eine fantastische Fernglas-App auf meinem Wonderphone, Multiman. Kannst du was erkennen, Wonderboy? Es ist auf den ersten Blick ein ganz normales Touristenschiffchen. Halt, stopp! Da sind gar keine Touristen drauf. Hätte mich um diese Uhrzeit auch gewundert, Wonderboy. Trotzdem ist das zu faul. Was machen wir jetzt? Ich werde mit meinem Flitzebogen ein Seil zu dem Touristenkahn schießen, Wonderboy. Dann angeln wir uns von der Mülheimer Brücke zum Schiff rüber und schauen mal nach. Genialer Plan, Multiman. Aber klappen solche Aktionen nicht nur im Film? Wir haben keine Wahl, Wonderboy, sonst kommen wir zu spät. Hier, bind das Seil am Geländer fest. Okay. Super Schuss, Multiman! Wer soll sich zuerst drüber hangeln? Das mach ich, Wonderboy! Aber pass auf, dass der Knoten nicht aufgeht. Stefan war total in seinem Element. Er hat sich über das Brückengeländer geschwungen und am Seil Richtung Boot gehangelt. Nur leider hat der Pfeil nicht gehalten. Was für ein Schock. Aufgepasst, Multiman! Der Pfeil bricht ab! Keine Sorge, ich halte dich fest! Ich lasse das Seil unter der Brücke auspendeln. Schaffst du es wieder hochzuklettern, Multiman? Ich muss es versuchen. Wenn ich ins Wasser klatsche, werden sie uns direkt bemerken. Warte mal, Multiman. Da hinten tut sich was. Da schleppt ein Typ drei gefesselte Frauen an Bord. Ich hab's doch geahnt. Ist Cassandra dabei? Das kann ich auf der Wonderphone-App nicht so genau erkennen. Aber der Gauner sieht aus wie ein Cowboy. Vorsicht, Multiman! Das Schiff setzt sich in Bewegung! Kannst du den Kapitän erkennen, Wonderboy? Nein, Multiman! Von dem sehe ich nur schemenhafte Umrisse. Er hat einen gigantischen, rechteckigen Kopf. Über einen Meter breit, glaube ich. Wenn der Kahn unter mir her schippert, springe ich von hier aufs Deck. Ich habe Angst, Multiman. Okay. Gleich ist es soweit. Ich lasse das Seil los und springe aufs Boot. Das waren die schlimmsten Stunden meines Lebens. Erst 2 Nächte im Verlies und dann wird man von so einem lächerlichen Schweinehund im Cowboy-Outfit auf ein Boot getrieben. Die beiden anderen Mädels, Jenny und Lisa, waren schon seit Wochen in der Gewalt der Verbrecher. So gesehen hatte ich ja noch Glück. Aber trotzdem, es war furchtbar. Superheldenfakten 6. Der große Showdown. Superhelden-Stories enden in der Regel mit einem furiosen Finale, in dem ein gigantisches, buntes Feuerwerk an Aktionen abgebrannt wird. Nicht selten findet das optisch bombastische Geschehen auf berühmten Sehenswürdigkeiten oder fremden Planeten statt. Mit Karnak, an Bord des Schiffes der Panther-Roar. Los, Kissy, beweg deinen Luxushintern! Ich hab sie schon auf der Superheldenparty geschaut. Armseliger Kuhjunge. Du erinnerst dich daran? Ja? Ja, ich bin's. Norbert Wilde von Antenne Köln. Aber ab sofort kennt mich die ganze Welt nur noch als The Criminal Cowboy. Oh, Hilfe, Hilfe. Das ist ja richtig furchteinflößend. Ich hab dir damals höchstpersönlich die Einladung zu Thorsten Benraths Fete geschickt, weil ich dich da bequem abgreifen wollte. Aber leider kam mir dieser verdammte Multiman in die Quere. Mein Vater ist Multimillionär. Der wird jeden verfügbaren Söldner anheuern, um sie zu jagen. Ja, und dann wird kurzer Prozess gemacht. Schwein! Dass ich nicht lache. Jetzt halt dein Maul! Der japanische Kunde in Düsseldorf möchte nicht allzu lange warten. Sein Flieger nach Tokio geht in ein paar Stunden. Und zwar mit dir an Bord. Schnauze! Ihr Memmen, ihr fliegt nicht nach Asien, für euch geht's nach Kolumbien. Was hat da geknallt? Los, runter, kein Mucks. Mein Hut, zur Hölle. Hände hoch und Waffen runter, Norbert. Sonst geht der nächste Fall nicht in deinen albernen Cowboy-Hut. Du verfluchter Hund. Cassandra, das wirst du bereuen. Cassandra, schnappt ihr die beiden Mädels und dann bringt euch schon in Sicherheit. Kommt, Mädels, folgt mir. Kommt, es wird alles gut. Danke, Multiman. Auf bald und viel Glück. Und nun zu uns, Norbert. Ist ja interessant, dass du von Antenne Köln aus einen Mädchenhändlerring organisierst, Norbert. Nicht Norbert, the criminal cowboy, bitte. So viel Zeit muss sein und leider bin ich nicht der Chef des Mädchenhändlerrings. Da muss ich dich enttäuschen. Wer ist es dann, Norbert? Raus mit der Sprache. Es hat noch nie jemand jemals sein wahres Gesicht gesehen. Er trägt immer einen riesigen, rechteckigen Pappkarton auf dem Kopf. Und deswegen nennt er sich... Mr. Flatter. Schön, Sie kennenzulernen, Multiman. Ich stehe mit einer gezückten Waffe hinter Ihnen. Drehen Sie sich jetzt bitte ganz langsam um. Ich bin einigermaßen verblüfft, Mr. Flatter. Hm. Warum trägt man den riesigen Karton eines Full-HD 16:9 Flatscreen-Fernsehers auf der Birne? Na, warum wohl, Multiman? Natürlich, um seine wahre Identität zu verbergen. Hände hoch, Mr. Flathead! Hinter Ihnen steht niemand Geringeres als Wonderboy! Schmeißen Sie den Revolver ins Wasser! Wonderboy, du kommst im richtigen Moment! Stets zu Ihren Diensten, Multiman! Ich bin ebenfalls in Windeseile das Seil heruntergeklettert. Sehr gut, Wonderboy! Und nun runter mit dem Karton, Mr. Flathead! Ich will wissen, mit wem wir die Ehre haben! Sie wollen, Multiman. Aber was Sie dann zu sehen bekommen, dürfte Ihnen gar nicht gefallen. Nein, Mr. Flathead! Tun Sie das nicht! Den Mund, Norbert! Alles ist Kanonen! Ja. Multiman! Was ich da sehe, gefällt mir tatsächlich nicht! Er ist in Wahrheit... Oh. Ein Huhn? Nein, Wonderboy! Das ist ebenfalls nur eine Maske! Es handelt sich hier um Dark Bartok, den berühmten Rockmusiker! Das Rätsel ist endgültig gelöst! Dark Bartok ist der skrupellose Mädchenhändler Dr. Danger! Hä? Wer bin ich jetzt? Das kapiere ich nicht. Leugnen ist zwecklos, Bartok! Du elender Lurch. Erst versaust du mir meine Musikkarriere und jetzt muss ich auch noch den Weiberhandel an den Nagel hängen. Dabei lief alles so perfekt. Ha! Das Spiel ist aus, Bartok! Die Polizei erwartet sie bereits am Ufer. Also raus mit der Sprache! Warum Cassandra Stein? Die haben ja auf Bestellung gekidnappt. Der Kunde möchte eine Prominente quälen. Naja, die Schmecker sind halt verschieden. Sie miese Schwein! Wenn ich könnte, würde ich... Vorsicht, Multiman! Der Cowboy will ein verstecktes Messer nach dir laufen! Das ist ja nicht die Bastard! Schöne Grüße von Norbert! Und der Criminal Cowboy! Er hat mich in die Brust getroffen. Oh Gott! Was war das? Gleichgewicht! offensichtlich wurde ein Teil unserer Rettungsaktion live im Fernsehen übertragen. Und damit war Multimans guter Ruf wiederhergestellt. Ja, mehr als das. Er war natürlich ein noch viel größerer Held als vorher. Nur leider ist er nie wieder aufgetaucht. Weder tot noch lebendig. Aber solange man seine Leiche nicht findet, habe ich die Hoffnung, ihn eines Tages wiederzusehen. Multiman hat mich vor dem Schlimmsten beschützt. Egal, ob er ein richtiger Superheld oder nur ein verkleideter Spinner war. Hoffentlich lebt er irgendwo und lacht sich über die ganze Sache kaputt. Immerhin ist er mir noch ein Date schuldig. Hey du, Multiman. Wenn du da irgendwo draußen bist, melde dich bei mir, ja? Multiman. Ich weiß, dass du noch lebst. Du versteckst dich vor mir. Und glaube mir, das ist mehr als berechtigt. Denn eines Tages werde ich dich finden. Und dann wird die Zeit meiner Rache kommen. Das schwöre ich dir, so wahr ich Jagdrock heiße. Multiman jagt Dr. Danger. Von Thilo Gosejohann. Es sprachen Stefan Gabel alias Multiman, Simon Gosejohann, Edda Richter und Gertrud Malbach, Edda Fischer, Thorsten Benrath, Max Simonischek, Norbert Wilde, Andreas Grotka, Dirk Bartok, Thilo Gosejohann, Dirk Grausohn alias Wonderboy und Manager und Renate, Norman Matt, Cassandra Stein, Tina Seidel, Susanne Kortokrax, Petra Nadolny, Sven Hohlgräbe, Martin Klempner, Praktikant Tobias, Martin Bross, Helmut Lütgenkötter und viele andere, Rainer Hohmann, Moderator Max von Malotki und Sprecher der Lexikon-Einträge Rainer Schöne. Technische Realisation Theresia Singer. Musik? Peter Haar. Regieassistenz Silvia Petrova. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Nathalie Challis.